Wir starten in unser heutiges Concerto Bavarese mit Musik von Siegfried Fink. Konzert für Perkussion und Streichorchester mit Dmitri Nedjelew, Perkussion, und den Thüringer Symphonikern Saalfeld Rudolstadt unter der Leitung von Oliver Wieder. Thank you. Thank you.

Thank you. Von Dorothee Eberhardt, Magma für Bläserquintett, in einer Aufnahme mit dem Monet-Quintett. Und gleich noch einmal Dorothee Eberhardt, und zwar Neon für Klarinette und Klavier. Thank you. Altan Kovacs-Klarinette und Axel Gremmelsbacher am Klavier mit Neon für Klarinette und Klavier von Dorothee Eberhardt. Es folgt Musik für Trompete und Klavier von Alfred Grant Goodman. Thank you. Concerto Bavarese auf Bayern 2. Das war Musik von Alfred Grant Goodman, und zwar seine Sonate für Trompete und Klavier. Es geht weiter mit Paul Vincent Gugna, und zwar Ausschnitte aus seinen Szenen für zwei Violinen, Viola und Violoncello mit dem Sonnleitner Streichquartett. Thank you. Das Sonnleitner Streichquartett mit Changes on a Summer Day von Paul Vincent Gunja. Und gleich nochmal Paul Vincent Gunja Discussions. Thank you. Paul Vincent Gounia, Szenen für zwei Violinen, Viola und Violoncello. Wir hörten daraus Discussions in einer Interpretation mit dem Sonnleitner Streichquartett. Concerto Bavarese auf Bayern 2. Thank you. Jelena Stojković mit zwei Liedern für Klavier von Dorothea Hofmann. Als nächstes von David Llewellyn aus seiner Fantasie Apoplektika, der dritte und der fünfte Satz mit Boris Berezovsky am Klavier. David Llewellyn, Fantasia Apoplectica. Wir hörten daraus den dritten und den fünften Satz mit Boris Berezovsky am Klavier. Und jetzt noch Katarzyna Mitschka am Marimbaphon mit Musik von Siegfried Fink. Etude de Luxe. Katarzyna Mitschka am Marimbaphon mit Etude de Luxe oder Etude de Luxe von Siegfried Fink.